Kundgabe 5788. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.10.1953. Kirche Christi. Wessen Streben zu mir ernst ist, der erreicht auch sein Ziel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mich suchet, der hat auch schon den Weg betreten, und er wird von mir in die Wahrheit eingeführt, die ihm das Leben gibt. Wer mich ernstlich suchet, der suchet mich jedoch nicht in einer bestimmten Geistesrichtung, denn er weiß es, dass ich nur in seinem Herzen zu finden bin, dass sein Herz allein Ausschlag gibt, ob ich dort bin, wo ich verkündet werde. Überall kann meine Liebe Lehre gepredigt werden. Ob aber der Mensch mich überall findet, das bestimmt allein sein Herz, in welchem Verlangen es steht, ob es mich wahrhaft suchet. Überall können die Worte zünden und die Liebessehnsucht nach mir erwecken. Aber erst, wenn sie gezündet haben, ist der rechte Weg betreten worden. Und dann wird auch der Mensch urteilsfähig sein für die reine Wahrheit. Er wird das annehmen und anstreben, was allein zum Leben führt, das ewig währt. Ist das Herz gefangen genommen worden von meinem Wort, dann ist auch die Verbindung mit mir hergestellt und meine Gegenwart in ihm gesichert. Dann gehörte der Mensch keiner Geistesrichtung mehr an, sondern meiner Kirche, die ich selbst auf Erden gegründet habe und zu der jede kirchliche Organisation hinführen kann, die meine göttliche Liebelehre verkündet, die den Glauben fordert an Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Darum bekämpft einander nicht, solange euer aller Streben mir gilt. Denn dann leite ich euch schon auf den rechten Weg, auf den Weg der Wahrheit, der zum ewigen Leben führt. Dann auch wird ein jeder, der meiner Kirche angehört, erkennen, welche Lehren von der reinen Wahrheit abweichen. Und dann kann er auch die Blinden führen, die unwissend der Gefahren Nebenwege wandeln, die nicht zum Ziel führen. Und suchen auch diese noch Blinden mich ernstlich, dann lassen sie sich auch führen und sind dankbar für die Hilfeleistung, weil sie meine Führung erkennen. Weil, wer mich ernstlich suchet, auch von meiner Liebe erfasst wird und diese meine Liebe spüret. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mich anstrebt, wessen Herz mir zugewandt ist, der kann nicht fehlgehen. Und ob er gleich noch im dicksten Irrtum steckt, also der reinen Wahrheit noch fern ist, er landet doch in meiner Kirche, die ich selbst auf Erden gegründet habe, weil sein Verlangen nach mir, sein Glaube an mich, der Grundstein ist, auf dem meine Kirche erbaut ist. Denn nur ein tiefer, lebendiger Glaube strebt mich an. Nur ein tiefgläubiger Mensch hat das Verlangen seines Herzens zu mir gerichtet. Und von diesem lasse ich mich wahrlich finden. Amen.